Worship him, beten an, Osha Karamanda, oh, wir beten dich an, Herr, in deiner Größe. Einfach völlig hin. Er will dich durchdringen. Oh, mit dieser herrlichen Substanz des Himmels. Halleluja. Gib dich ihm einfach hin. Hallelujah. Hallelujah. Vers 10 heißt es von Gott. Gott, der so große Dinge tut, dass sie nicht zu erforschen sind. Und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Halleluja. Und in Römer 4, Vers 17 heißt es, Abraham, dem Gott glaubte, der die Toten lebendig macht und der das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Mit anderen Worten, dieser Gott ist so mächtig, so allmächtig, so groß, dass er Wege schafft, wo du keinen Weg siehst, dass er Möglichkeiten hat, wo kein Mensch eine Möglichkeit sieht, dass er Leben hervorbringt, wo scheinbar nur Tod war. Halleluja. Dass er Vergebung und Versöhnung hervorbringt, wo nur Hass und Unvergebenheit war. Er ist der Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Halleluja. Und wir sind in Christus versetzt, in sein Reich und somit in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Kein Land auf dieser Welt ist wirklich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber ich sage dir, das Reich der Himmel ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das Land, in das du hineinversetzt bist durch Jesus Christus, ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dieser Gott der unbegrenzte Möglichkeiten hat, der Unerforschliches tut, Unaussprechliches, Unvorstellbares, der das Nichtseiende ins Dasein ruft und der Leben aus den Toten schafft. Dieser Gott lebt in dir. Oh, Halleluja. Danke ihm, danke ihm, danke ihm, danke ihm, danke ihm. Sag ihm, danke Gott, allmächtiger Gott, dass du in mir lebst mit deinen Möglichkeiten. Danke, dass du in mir lebst mit deinen Fähigkeiten. Danke, dass du in mir lebst mit deinen unerforschlichen Wegen, mit deinen unerforschlichen Kräften. Danke, dass du in mir lebst mit allem, was dich ausmacht. Sag ihm, danke, dass du in mir lebst, Jesus Christus. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Und Herr, wir wollen uns verbinden, Herr, als Glory Life Schüler, Herr. Auch speziell im Hinblick auf dieses kommende Jahr, Herr, wir wollen uns verbinden, Herr, mit diesem Gott der unbegrenzten Möglichkeiten, der in unserem Herzen wohnt. Streck mal deine Hände aus, verbinde dich mal. Ganz bewusst, weißt du, er lebt ja in dir. Er ist dir so nah, wie nur irgendjemand dir nah sein kann. Kein Mensch kann dir so nah sein, wie er dir nah ist. Er lebt in dir. Er lebt permanent in dir. Und wir wollen uns mit ihm verbinden, Herr. Wir wollen uns mit dir verbinden. Wir wollen uns mit dem Gott der unbegrenzten Möglichkeiten verbinden. Wir wollen uns mit dem Gott verbinden, der Möglichkeiten schafft, wo wir keine sehen, wo Menschen keine sehen, wo es keine gibt im Natürlichen, wo es keine gibt im Verstand, wo es keine gibt in den natürlichen Gegebenheiten. Herr, wir wollen uns verbinden, Herr, mit diesem Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Halleluja. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns ermutigst, jeden Einzelnen von uns, Herr, dir für das Unmögliche zu vertrauen. Oh, vielleicht hast du eine Enttäuschung erlebt, aber Gott ruft dich heute Abend ganz neu und sagt, vertrau mir für das Unmögliche, vertrau mir, entscheide dich. Vielleicht sind Dinge nicht so passiert, wie du dir es vorgestellt hast, aber ich sage dir, Gott ist immer noch derselbe. Gott ist immer noch derselbe und er ist der Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Er ist der Gott, der Wege macht, wo du keinen Weg siehst. Verbinde dich mit ihm, verbinde dich mit ihm heute Abend. Und er wird diese Möglichkeiten in dein Leben bringen. Halleluja, Halleluja. Egal welche Situation das ist in deinem Leben, die dir vielleicht gerade Probleme macht, ob es eine Situation mit deinem Ehepartner ist, ob es eine Situation in deinem Job ist, ob es eine Situation in deinen Finanzen ist, ob es eine Situation in deinem Körper ist, ob es eine Situation vielleicht mit deinen Kindern ist. Halleluja. Der Gott der unbegrenzten Möglichkeiten lebt in dir. Lebt in dir. Vertraue ihm, vertraue ihm. Entscheide dich gerade jetzt, dich ihm zu vertrauen und dich mit ihm zu verbinden. Oh, Halleluja. Ich sehe eine Frau ganz speziell und da ist eine Situation mit deinen Kindern. Du hast zwei Kinder und relativ kleine Kinder, Kindergarten oder Grundschulalter, nicht älter. Und insbesondere eins der Kinder macht dir Sorgen, macht dir Probleme. Und Gott ermutigt dich heute Abend und sagt, verbinde dich mit mir, dem Gott der unbegrenzten Möglichkeiten. Vertraue mir für das Unmögliche. Entscheide dich für das grenzenlose Denken. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und er möchte viele hier heute Abend wirklich ermutigen, auch über Livestream. Menschen ermutigen, Söhne der Herrlichkeit, wirklich ermutigen, einfach wirklich Gott für das Unmögliche zu vertrauen. Und ich glaube, dass er auch einige noch weiter persönlich anspricht. Und ich möchte dich einfach, der du hier bist, möchte dich ermutigen, dich auszustrecken und zu sagen, Herr, wo gibt es jemanden über Livestream oder hier im Raum, den du gerade jetzt speziell, vielleicht für eine spezifische Situation ermutigen möchtest, ihm für das Unmögliche zu vertrauen. Und er wird dir Worte der Erkenntnis geben, er wird dir Eindrücke geben, sei es für Einzelne oder sei es auch für mehrere oder einfach für Personen in bestimmten Situationen, vielleicht Personen in finanziellen Situationen oder beruflichen oder geistlichen Situationen oder seelischen Situationen oder beziehungsmäßigen Situationen, was auch immer. Er wird dir Worte geben, einfach mit denen du diese Menschen ermutigen kannst, mit diesen Söhnen. Wir sind ja alle Söhne in der Glory Life Schule. Er wird dir Worte geben, mit denen du diese Söhne ermutigen kannst. Halleluja, streck dich einfach gerade jetzt aus. Entscheide dich nicht nur ermutigt zu sein heute Abend, sondern entscheide dich selber wieder ein Ermutiger oder eine Ermutigerin zu sein für andere. Und wenn er dir einfach jetzt etwas zeigt. Und ich glaube wirklich, das Wort sagt, wenn wir zusammenkommen, dann hat jeder etwas. Das heißt, er zeigt uns Dinge, womit er vielleicht einzelne oder ganze Gruppen von Söhnen der Herrlichkeit, die hier zuschauen oder hier live vor Ort sind, wirklich ermutigen möchte, ihm für das Unmögliche zu vertrauen, in diesem Bereich, in dieser Situation, in Bezug auf diese Vision, vielleicht auch in Bezug auf diese konkrete Not, sei sie körperlich, sei sie seelisch, wie auch immer, in Jesu Namen, wo er dich ermutigen möchte, ihm für das Unmögliche zu vertrauen. Vielleicht einfach für eine Vision, die jemand hat, ja, wo es wirklich darum geht, ja, im Natürlichen, wie soll das gehen? Aber Gott hat dir diese Vision gegeben und er ermutigt dich, ihm zu vertrauen, wirklich für das Unmögliche, für grenzenlose Möglichkeiten. Halleluja, Halleluja. Wenn er dir etwas zeigt hier heute Abend, dann komm einfach nach vorne, nimm dir das Mikrofon und gib einfach weiter, was er dir gezeigt hat für die Person hier im Raum oder die Personen oder über Livestream, je nachdem. Gib es einfach weiter, was er dir zeigt. Halleluja. Ich habe ein Gefängnistür gesehen, aber der Fokus war auf das Schloss. Also Gefängnistür, die zu ist und das Schloss, das verschlossen ist. Du stehst, keine Ahnung, wie vor einer verschlossenen Tür. Aber dann habe ich gleichzeitig so einen Ring gesehen, wie es im Gefängnis ist, wo so ganz viele Schlüssel sind. Und der Herr sagt zu dir, ich habe dir die Schlüssel gegeben, du hast Schlüsselgewalt, öffne die Tür. Ich nehme diese Lüge weg, diese Verblendung weg, dass diese Tür zu ist in Jesu Namen. Und ich setze wirklich neue Schub frei, neue Glaube, dass du diesen Schlüssel nimmst, aufschließt und der Herr geht mit dir in neues Land, in neue Fülle, ja, in neue Dimensionen. Amen. Da gibt's jemand, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber du hast immer wieder wie so Attacken von Angst, wo die Angst so richtig ergreift. Du weißt nicht, wo es herkommt, aber du bist völlig von der Angst vereinnahmt. Gibt's da jemand, der hier ist, dem das in letzter Zeit immer wieder passiert? Dann wird es am Livestream sein. Und ich sag dir, ich breche jetzt jeden Geist der Angst, jede Attacke des Feindes ist entmachtet. Jesus Christus ist dein Herr. Er liebt dich. Er ist dein Schutz und deine Burg. Und in einem Psalm heißt es, er bewahrt die, die ihn lieben. Und du liebst deinen Herrn und er wird dich bewahren. Und lies Psalm 91, der Herr ist dein Schutz und deine Burg. Und du hast Herrschaft über jeden dämonischen Geist. Ergreif deine Herrschaft und du wirst sehen, der Feind flieht vor dir. Amen. Ich hatte für dich ein Wort gehabt und eine Auslegung. Einmal Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich sah so ein leeres Buch und ich sah dich mit einem Griffel in der Hand schreiben. Und ich habe den Eindruck, dass Gott dein Leben, also dass du was aus deinem Leben preisgeben solltest, also aufschreiben solltest. Und es soll hinaus in die Welt. Und ich glaube, dass Gott nochmal eine Freisetzung dir im Schreiben gibt. Und einfach auch, dass er, ich hatte noch das Wort, er zieht vor dir als der Durchbrecher und er zeigt dir Wege und ebnet die Wege. Ich habe gesehen, wie, so wie es ausgesehen hat, eine Frau im mittleren Alter, sie steht im Wald, also du stehst im Wald und weißt nicht, wo es lang geht. Also das Wort dazu ist eigentlich, du hast dich so in Paragraphen verirrt, also Paragraphengestrüpp ist das Problem, das du hast, der irgendwo weißt du nicht aus noch ein, weil irgendwelche Paragraphen dich hindern, so zu leben, wie eigentlich der Herr das möchte. Und deswegen bete ich jetzt, egal ob jetzt jemand hier das ist oder ob jemand das am Livestream ist, ich bete jetzt, dass der Herr kommt und dir den Weg weist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und dass das zum Zuge kommt Und er legt diese Schneise in den Wald, wo du jetzt stehst, und du kannst den Weg gehen. Der Weg ist frei. Amen. Und zwar, ich habe die Bibelstelle Johannes 11, ab Vers 33. Da geht es ja um Lazarus, der schon gestorben war. Genau, und da habe ich ein paar Verse. Also da fängt es an, als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. In der Hoffnung für alle heißt es, da war er tief bewegt und erschüttert und es kamen ihm die Tränen. Und da kam mir zum einen, ja, wenn man vielleicht manchmal durch Dinge durchgeht oder ja, auf Dinge wartet oder denkt, sie sind vielleicht schon tot, ne? Wie Lazarus, er war ja wirklich schon tot. Aber dieses Jesus war auch tief bewegt und es kamen ihm die Tränen. Und ich hatte echt den Eindruck, dass es für manche wichtig ist, dass er auch sagt, hey, ich sehe, ich meine, Jesus wusste ja ziemlich sicher, dass der eh wieder aufstehen wird, der Lazarus. Aber er war tief bewegt. In Psalm 35, im Vers 36 heißt es auch nochmal, er war innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Also Jesus hat es auch bewegt, obwohl er eigentlich wusste, hey, der wird wieder auferstehen. Und das möchte ich einfach als Ermutigung sagen. Wir haben den Blick natürlich, dass ja, Jesus hat es vollbracht. Und ja, vielleicht sind Dinge, die sind schon wie gestorben in deinem Leben, wie Träume oder Visionen. Aber wir wissen, Jesus weiß, er weckt ihn wieder auf, weil das kommt ja dann auch im, wo steht es dann genau? Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Und davor sagt Jesus auch, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Ja, und ich möchte euch einfach ermutigen, Gott sieht es, er ist auch bewegt, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Ihn rührt es auch zu Tränen und er fühlt mit. Und trotzdem haben wir den Blick, ja, es kann sogar wieder auferstehen, selbst wenn in uns was wie gestorben ist. Er hat es vollbracht. Ich habe einen Theatersaal gesehen, so Zuschauerränge, die ganzen Zuschauerplätze, Bühne. Und in einem Theater, da geht man rein, weil man sich zerstreuen möchte, weil man da irgendeine Darbietung auf der Bühne anguckt. Aber die Darbietung auf der Bühne ist ja nicht die Realität, das sind irgendwelche Schauspieler. Und so ist es auch bei uns im Leben, dass wir uns nicht mehr ablenken lassen von irgendwas, was uns irgendeine scheinbare Realität vorspiegeln will. Also was halt nicht real ist, dass wir da einfach das erkennen, was ist jetzt wirklich von Gott und was ist jetzt einfach eine Ablenkung. Was will mich jetzt ablenken und was steht jetzt noch so schön da und wie so ein Pfau sich so schön macht und will mich ablenken, das immer mehr halt einfach erkennen. Ich habe eine Frau gesehen und du hast braune, so gewellte Haare bis hier ungefähr und du saßt in einer Badewanne und in einem Schaumbad und es ging dir sichtlich gut. Und ich glaube, Gott möchte dir wirklich sagen, nimm ein Wasserbad in meinem Wort. Und zwar nicht nur so ein bisschen, unsere Nachbarn früher, die hatten immer nur so viel in die Badewanne gemacht. Die waren Hessen, also ja. Auch da kommt das vor und mussten das Haus abzahlen und du saßt aber, das war nicht so ein bisschen, sondern du warst wirklich bis oben hin, war diese Wanne mit Wasser gefüllt und ich ermutige dich einfach für Durchbruch und für das, was du sehen möchtest in deinem Leben, weiche dich ein, meditiere über dem Wort Gottes, dass die Wahrheit ist, dass die Kraft hat, Halleluja, Tote aufzuerwecken. Und alles ins Dasein zu bringen. Gib dich nicht nur mit ein bisschen zufrieden, auch von seinem Geist, sondern nimm wirklich alles. Nimm die Fülle. Gott hat die Fülle für dich. Also gib dich mit nichts weniger zufrieden, als mit der ganzen Fülle von Gott. Halleluja. Und bade dich in seinem Wort, bade dich in seinem Geist. Halleluja. Er will dir wohltun. Er will dir wohltun und sein Wort macht, ja, tut dir wohl, tut uns wohl und auch sein Geist, Halleluja, tut uns wohl und stärkt uns und kräftigt uns. Halleluja. Also nimm dieses Bad und genieß es. Genau. Amen. Ich habe einen Ballon gesehen und der ist aufgestiegen und wir dürfen Ballast abwerfen, Sorgen, Ängste und in neue Dimensionen hochsteigen. Ich habe das Wort, höre ich die ganze Zeit, du magst keine rote Beete. Jetzt fange ich damit an. Ja, du magst keine rote Beete, aber Gott sagt zu mir, rote Beete ist gesund. Ja. Du kannst nicht nur von Eis leben, ja, und du wirst auch nicht nur von Eis stark. Und ich glaube, das trifft dich. Du magst manche Umstände nicht in deinem Leben und auch manche Worte aus der Bibel nicht, die willst du nicht so gern hören, willst lieber die Soft-Eis-Worte hören. Aber du brauchst auch die rote Beete, um stark zu werden. Ja. Amen. Halleluja. Ich habe den Namen Priscilla gehört und ja, geh den Weg und du wirst den Himmel offen sehen. Preis den Herrn. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, gib mir mal Jesus die Ehre für all das, was er zeigt und für all die Wege, die er bahnt und für all die übernatürlichen Möglichkeiten, die er uns eröffnet. Halleluja. Und dann nehmen wir Platz zusammen und dann beten wir nochmal zum Anfang heute Abend. Halleluja, heute Abend. Voraussichtlich die Abschlussstunde zum Thema geistliche Leiterschaft heute Abend. Halleluja, wenn der Herr Gnade schenkt. Weißt du, Herr? Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen Abend, Herr. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Danke, dass du so mächtig am Wirken bist, Herr. Dass dein Wort wirklich in unsere Herzen geht, Herr. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg, Herr. Und dein Wort scheidet auch, Herr, geht tief, Herr. Herr, scheidet zwischen Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Abend auch das Wort, das hier gepredigt wird, Herr, dass du es gebrauchst, um wirklich tief zu gehen, Herr. Sag mal, ich will, dass dein Wort tief in mich hineingeht. Und dass es wirklich auch jenseits von dem, was ich sage oder nachher in der zweiten Stunde Irina sagt, dass jenseits von dem einfach du, Heiliger Geist, auch in den Herzen Dinge tust und Dinge sagst und Dinge offenbar machst und Dinge ans Licht bringst, die du jetzt ans Licht bringen möchtest, Herr. Herr, sodass wir alle immer weiter in dein Bild verwandelt werden, Herr. Und wirklich zu den Söhnen und Töchtern werden, Herr, immer mehr, zu denen du uns längst gemacht hast in Christus. Aber was immer mehr sichtbar werden soll, was immer mehr hervorkommen soll, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater, dafür. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein geistlicher Leiter. Jeder, der Jesus Christus in sich trägt, das war der Anfangssatz meiner Lehre über geistliche Leiterschaft. Heute Abend ist schon der 10. Teil dieser Lehre. Aber ganz am Anfang habe ich schon gesagt, jeder Christ ist dazu bestimmt, ein geistlicher Leiter zu sein für Menschen um sich herum. Ob das Ungläubige sind, ob das Gläubige sind, ob das Menschen bei der Arbeit sind, Menschen in der Familie, Menschen in der Gemeinde. Jeder Christ hat etwas, hat beziehungsweise genauer gesagt, hat jemand in sich, der sie führen und leiten möchte in eine andere Dimension. Und dafür sind wir da. Amen. Und das letzte Mal, und das ist jetzt schon eine Weile her, das bin ich mir bewusst, deswegen wiederhole ich nochmal kurz, das letzte Mal war vor Weihnachten zu diesem Thema. Das letzte Mal habe ich den ersten Teil gemacht der Lehre über ganz praktisch, wie wir praktisch als geistliche Leiter Gruppen leiten. Ja. Kleine Gruppen, große Gruppen, wo auch immer du gesetzt bist, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, wo auch immer du gesetzt bist. Wenn du nur 2, 3 Leute um dich herum hast, die einfach auf dich hören, dann bist du in dieser Position. Wie leiten wir geistlich Gruppen, geistlich, weil wir sprechen ja über geistliche Leiterschaft. Wir sprechen jetzt hier nicht über irgendwelche natürlichen Skills oder so. Das kannst du in irgendeinem weltlichen Seminar, Manager-Seminar oder was auch immer irgendwo lernen. Obwohl, da musst du manches auch wieder hinterher wieder wegtun, weil diese ganzen Manipulationstechniken und so, die brauchst du nicht. Aber wir sprechen über geistliche Leiterschaft. Und ich habe schon gesagt, das letzte Mal, ich wiederhole einfach kurz, ich habe gesagt, wir leiten immer durch zwei Dinge in erster Linie. Wir leiten Menschen durch zwei Dinge. Das erste ist durch die Worte, die wir sagen. Also am Anfang war das Wort, das heißt Worte, Gott spricht Worte, wir sprechen Worte und er leitet uns durch sein Wort. Ja. Er leitet uns durch sein Wort und wir leiten Menschen durch sein Wort. Deswegen ist es wichtig, wenn du zum Beispiel ein Glory House leitest oder wenn du einfach irgendwo gesetzt bist als ein geistlicher Leiter, ist es wichtig, dass du dir im Klaren bist, welche Worte sollen gesprochen werden. Ja, worum geht es, dass du dir das Thema bewusst machst zum Beispiel. Ja, dass du nicht nur reingehst in ein Treffen, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Glory House Leiter, das passt ja gut. Also nicht nur reingehst und sagst, okay, ich werde dann schon wissen, was ich sagen soll, sondern wenn du Leute irgendwo hinleiten möchtest, dann musst du vorher auch da gewesen sein, damit du sie dahin leiten kannst. Das ist normal. Das ist wie bei einem Weg, den du Leute führst, wenn du die Wanderung nie gemacht hast, ist schwierig, sie zu leiten. Klar, wir haben heute Handy, WhatsApp oder nicht WhatsApp, Google Map und so weiter. Natürlich, aber wenn du das jetzt mal wegtust, ja, dann ist es so, du kannst letztendlich Menschen nur dahin führen, wo du selber warst oder bist, je nachdem. Ja. Manchmal führst du Menschen dahin, wo du schon warst und manchmal führst du Menschen dahin, wo du gerade bist. Aber in jedem Fall musst du dich da auskennen, wo du sie hinführst. Das heißt, wenn du Menschen durch das Wort Gottes leiten möchtest, dann musst du dich im Wort Gottes auskennen. Wenn du also dich ausstreckst nach mehr geistlicher Leiterschaft in deinem Leben, wenn du dich ausbilden lassen möchtest von Gott hier in dieser Glory Life Schule, wirklich ein starker, effektiver Jünger und damit geistlicher Leiter für andere zu sein, dann empfehle ich dir, in das Studium des Wortes zu investieren. Und ich sage immer, es gibt drei Arten und Weisen, wie du investieren kannst in das Wort Gottes. Das eine ist, das Wort Gottes zu lesen, ja, zum Beispiel kapitelweise oder mehrere Kapitel auf einmal. Das zweite ist, das Wort Gottes zu studieren, das heißt schon ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, die Querverweise und so weiter und ein bisschen genauer die Worte zu studieren, vielleicht was nachzuschlagen, was es im Griechischen heißt oder wie auch immer. Studieren ist die zweite Ebene und die dritte Ebene ist meditieren. Ja. Das ist die tiefgehendste Ebene und da kannst du natürlich nicht ein ganzes Kapitel meditieren, jedenfalls nicht in einem Tag, sondern da musst du dann schon Vers für Vers vorgehen. Ja. Aber es ist wichtig, dass du im Wort Gottes gegründet wirst. Es ist wichtig, dass du, wenn du in eine Gruppe gehst, wo du das Wort Gottes lehrst, ist wichtig, dass du vorher das Wort Gottes aufgenommen hast, verstoffwechselt hast. Also, wir leiten durch das Wort Gottes. Amen, sag mal das Wort Gottes. Das zweite ist, wir leiten durch den Geist Gottes. Und ihr Lieben, auch das ist wichtig. Genauso wichtig wie das Wort Gottes ist der Geist Gottes. Weil du kannst dieses Wort nehmen und du kannst es als Buchstaben den Leuten um die Ohren hauen, du kannst ihnen die Bibel um die Ohren hauen, aber wenn der Geist dahinter nicht der Geist Jesu Christi ist, dann wird es sie nicht näher zu Gott ziehen. Wenn der Geist zum Beispiel, aus dem du das Wort Gottes lehrst, ein gesetzlicher, harter Geist ist, richtender Geist ist oder druckmachender Geist ist, dann wirst du sie nicht wirklich zu Jesus und in die persönliche Beziehung zu Jesus hineinleiten, weil Jesus ist nicht so. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als geistliche Leiter, dass wir lernen, uns in den Früchten des Geistes zu baden. Weil die Frucht des Geistes ist eben nicht Härte, Strenge, was auch immer du sagen willst, Gesetzlichkeit, sondern die Frucht des Geistes ist Liebe, sag mal Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Was übrigens auch Glauben heißen kann, das gleiche Wort kann auch Glauben heißen, Pistis, das heißt Treue und Glauben. Also Glauben, sag mal Glauben, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Ja. Amen. Du badest dich in den Früchten des Geistes und wenn du dich vorbereitest auf ein geistliches Treffen, dann solltest du auch immer dir ein Gefühl geben lassen vom Heiligen Geist. Heiliger Geist, was ist so die Wirksamkeit, in der ich mich besonders baden soll heute? Soll ich mich vielleicht besonders stark in der Liebe baden heute? Oder soll ich mich besonders stark baden in der Freude heute? Oder ist das, was du heute freisetzen willst in der Gruppe, die ich leite, vielleicht ganz besonders durch dieser starke Geist des Glaubens und der Ermutigung, der sich freisetzt? Also dann musst du selber da hineingehen, weil ich habe es schon oft gesagt in diesen Lehreinheiten, aber ich sage es immer wieder, weil das ist wirklich ein wichtiges Grundgesetz geistlicher Leiterschaft. Wenn du Masern hast, aber Mumps predigst, werden die Leute trotzdem Masern kriegen. Das ist so. Ja, also wenn du vorlest und sagst, freut euch im Herrn alle Zeit, dann wird bei den Leuten im Raum nicht unbedingt Freude aufkommen, es sei denn, ihr nehmt es jetzt humorvoll, ja, dann kommt genau das Gegenteil. Manchmal musst du das Gegenteil tun, damit die entsprechende Frucht hervorkommt. Du musst so tun, als ob. Ja. Okay, aber das ist dann nochmal ein anderes Ding. Und trotzdem geht es letztendlich darum, du musst voll sein mit der Freude, damit sich Freude freisetzen kann. Amen. Und so ist ein wichtiger Teil deiner geistlichen Zubereitung oder auch Vorbereitung ist die, Herr, welche Frucht willst du besonders gerade jetzt in mir und durch mich wirksam werden lassen? Ja. Das ist geistliche Vorbereitung. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass der Heilige Geist dir zeigt, vielleicht musst du dich speziell wappnen. Vielleicht hast du eine Person bei dir in deiner Gruppe, von der du schon im Voraus weißt, oh, das könnte wieder schwierig werden heute Abend. Also dann solltest du dich vielleicht speziell in Geduld baden und in Weisheit und in Liebe, vielleicht auch in Klarheit durchaus, je nachdem, was einfach dran ist. Aber weißt du, Gott will dich auch wappnen. Weißt du, Gott will nicht, dass du unvorbereitet irgendwo reinrennst, sondern letztendlich, wenn du im Heiligen Geist unterwegs bist und mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft hast, dann bist du letztendlich immer vorbereitet, wo du hinkommst. Ja? Catherine Kuhlmann, die ja wirklich eine Frau des Heiligen Geistes war, ganz starke Heilungsdienerin in den 60er Jahren vor allem, also sehr bekannt, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, Die wurde oft gefragt und hat gesagt, ja, Catherine, wann bereitest du dich eigentlich vor auf die Gottesdienste, die du machst? Und sie hat einfach gesagt, ich bereite mich immer vor, weil ich zu jedem Zeitpunkt einfach die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist suche. Ich suche die Wirksamkeiten, mit denen er mich verbinden will. Ich suche die Frucht. Ich suche auch die Kraftwirksamkeiten. Auch das ist ja ein Aspekt des Geistes, ist auch, welche Kraftwirksamkeit möchte er freisetzen. Ja, möchte er zum Beispiel an einem bestimmten Abend, möchte er vielleicht stärker prophetische Wirksamkeiten freisetzen oder möchte er wirklich so einen Geist des Glaubens voll freisetzen, der Ermutigung oder ist es vielleicht mehr, ja, ist Wunder, ist Heilung, was er freisetzen möchte. Ja, Geist, der Heilige Geist hat unterschiedliche Wirksamkeiten und nicht immer ist alles dran und ist auch nicht einfach beliebig, so nach dem Motto, okay, wenn mir nichts mehr einfällt, dann, was weiß ich, dann machen wir halt Wunder oder keine Ahnung. Ja. Ja. So. Sondern wir bereiten uns im Geist vor, als Leiter, auf die Wirksamkeit, in die Gott die Gruppe hineinführen möchte. Das heißt, als geistlicher Leiter brauchst du Zeit, dich vorzubereiten. Das ist aber ein Stück weit der Preis, den du als geistlicher Leiter zahlen musst. Ja, du musst diese Zeit investieren, wo du und Gott im Glauben Gemeinschaft hast und wo er zu dir reden kann, wo du dich ihm hingibst, wo du einfach erwartest, dass er dir Dinge zeigt, die jetzt wichtig sind, dass er dich badet in den Früchten des Geistes, dass er dir Dinge im Wort Gottes offenbart, dass er dir Dinge klar macht. Ja. Wenn du ein kompliziertes Thema zu lernen hast, dann stell sicher, dass du es vorher selber verstanden hast. Ja. Oder auch wenn du, ich meine hier in der Glory Life Schule zum Beispiel, ist es auch wichtig, dass wir es auch biblisch durchdrungen haben. Ja. Also dass wir nicht nur irgendwie ein paar gute Ideen sagen, die vielleicht zwar auch biblisch sind, aber sondern dass wir auch wirklich sagen, okay, habe ich dafür eine Bibelstelle? Ja? Genauso im Glory House oder wo auch immer. Wir sollten immer das, was wir lehren, immer durch die Bibel auch sozusagen backen. Ja? Also du solltest immer da ein Backup durch die Bibel auch haben. Du solltest sagen können, wo steht das? Weil sonst kommen die Leute zu dir, die fragen dich. Ja? Sagen, wo steht das in der Bibel? Na, das ist immer gut, wenn du antworten kannst. Ja? Ich meine, jetzt nicht kein Druck, aber selbst wenn du sagen musst, oh, das muss ich nachschlagen oder so, weil ich jetzt genau den Vers nicht weiß, ist auch okay, es gibt ja Konkordanzen, aber zumindest solltest du dir sicher sein, dass es, wo da ungefähr was dazu steht. Ja? Also, dass du nicht nur irgendwas erzählst, wo du sagst, ja, ich glaube mal, dass es biblisch ist oder so. Ja, das ist ein bisschen schwach dann, ja, als Hintergrund. Genau, also, als geistlicher Leiter bist du vorbereitet. Du bereitest dich vor, du nimmst dir Zeit dafür und du bleibst vorbereitet auch. Ja, das heißt ja nicht immer, dass du immer jetzt ganz gezielt dich auf ein Treffen oder so vorbereiten musst. Aber wichtig ist, dass du vorbereitet bist im Wort und im Geist. Amen. Okay. Dann haben wir uns das letzte Mal auch schon angeschaut und da möchte ich heute jetzt auch weitermachen. Wir haben uns angeschaut, ganz, ganz wichtig, ein wichtiges Prinzip zur Leitung von Gruppen ist, dass sich Gottes Wille für Gruppen immer freisetzt auf der Basis seiner Setzungen im Geist. Das heißt, geistliche Leiterschaft ist auch nicht beliebig. Gott legt nicht seinen Geist beliebig jetzt auf Leute und sagt jetzt, okay, wenn sich 10 Leute treffen und einer ist eigentlich der eingesetzte Glory Host Leiter, und dann denken 10 Leute, sie könnten jetzt leiten an dem Abend. Ja? Und der eine sagt, ah, ich glaube, wir sollten jetzt das machen. Und dann sagen die anderen, okay, stimmen wir ab. Die Mehrheit 6-4, okay, also dann machen wir das. Ja? Das ist der Bundestag, aber das ist nicht geistliche Leiterschaft. Okay? Ja? Sondern es ist wichtig, wer ist gesetzt? Ja? Du musst wissen, wenn du Glory Host Leiter bist, dann musst du wissen, dass du gesetzt bist. Weil ich habe es letzte Mal schon gesagt, es gibt 2 Arten von schlechter Leiterschaft. Das eine ist nicht wahrgenommene Leiterschaft. Das eine ist Leiterschaft, die schwach ist und einfach machen lässt. Und am Ende leitet jemand ganz anders in Wirklichkeit. Und dem Leiter entgleitet das Ganze. Und am Ende hast du nur das Gefühl, irgendwie sind wir nicht da angekommen, wo eigentlich Gott wollte. Ja, weil Gott immer aufgrund der Setzung arbeitet. Und wenn Menschen die Setzung Gottes umgehen, warum auch immer, das kannst du selber als Leiter sein, indem du einfach zu schwach bist, sozusagen deine Position einfach nicht einnimmst. Oder es können andere sein, die dir versuchen, die Leitung wegzunehmen. Ja, in jedem Fall verpassen wir den Willen Gottes, wenn wir nicht nach der Setzung Gottes gehen. Weil Gottes Wesen ist immer Liebe in Autorität. Ja? Also Gottes Liebe setzt sich immer auf der Basis auch seiner Setzung frei. Das heißt, du hast als geistlicher Leiter sowohl das Recht als auch die Pflicht, deine Leiterschaft wahrzunehmen. Und es ist wichtig, dass andere das anerkennen. Und gleichzeitig, und das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, und dann bin ich eigentlich schon an dem Punkt, wo wir das letzte Mal gelandet sind. Und gleichzeitig ist auch wiederum wichtig, als geistlicher Leiter, dass du selber auch wieder weißt, unter welcher Leitung du bist. Weil das Prinzip ist, und ich habe das oft beobachtet, wirklich, bis in die Familien hinein. Männer und Frauen, die sich der Leiterschaft, die Gott für sie gesetzt hat, nicht unterordnen, das heißt nicht anvertrauen, nicht in den Fluss hineinbegeben dieser geistlichen Leiterschaft, haben selber im Endeffekt keine Autorität. Das ist so. Autorität ist immer delegiert. Gott delegiert die Autorität. Er delegiert sie seinem Leib und in seinem Leib teilt er aus, wie er will. So heißt es ja auch, er teilt die Gaben aus, wie er will. Das heißt, er teilt zu und es ist nicht beliebig und es ist auch nicht so, dass er plötzlich sein Programm ändert. Wenn jetzt gesagt ist, okay, heute Abend, was weiß ich, leitest du den Gebetskreis, dann ändert Gott nicht während des Abends plötzlich sein Programm und sagt jetzt, ach ja, weil der jetzt gerade irgendwie meint, dass er es vielleicht besser weiß, deswegen hat der jetzt die Leitung. Ja. sondern Gott setzt ganz bewusst und vorbei an seiner Setzung, funktioniert es nicht. Ja. Deswegen ist es immer auch wichtig, habe ich das Beispiel gebracht von Glory Host Leiter. Wenn du Glory Host Leiter zum Beispiel bei Glory Life bist, weißt du, auch du leitest ja das Glory Host autonom sozusagen, also selbstständig. Ja. Ich bin nicht anwesend, während du dein Glory Host leitest, im Normalfall, also eigentlich so gut wie nie. Und trotzdem ist wichtig, dass dir als Glory Host Leiter bewusst ist, dass du diese Leiterschaft unter meiner Leiterschaft in dem Fall wahrnimmst. Das heißt, dass du dich verbindest im Geist, dass du in diesen Fluss hineingehst, dass du das, was sozusagen auch ein Stück weit durch das, was Gott wiederum insgesamt durch mich als dein Leiter jetzt in dem Fall gesetzt hat, dass es in diesem Fluss sich bewegt, weil dann wird es stark sein. Das ist nämlich der Punkt, verstehst du? Dann wird es wirklich stark sein. Wir haben manchmal so Vorstellungen, wir denken, oh, das wäre viel stärker oder das wäre viel stärker. Aber ich sage dir, Gott geht nicht vorbei an den Setzungen. Ja. Wenn wir versuchen, irgendwas nebenraus zu machen und du wirst es selber, genau das gleiche Prinzip hast du selber wieder, wenn du Glory Host Leiter bist und du setzt zum Beispiel deinen Stellvertreter ein, das Glory Host zu leiten, wenn du nicht da bist, wenn der das nicht aus dem Fluss heraus macht, in dem du bist, wenn der jetzt meint, oh, jetzt komme ich endlich mal dran, jetzt kann ich endlich mal machen, was ich immer schon machen wollte und was mein Glory Host Leiter nie gemacht hat und jetzt kann ich das endlich mal bringen. Ich sag dir, Salbung kannst du vergessen. Ja. Vielleicht hast du ein paar Leute, die dich hinterher preisen und loben und dir sagen, ja, endlich sagt's mal einer oder so, aber vergiss es. Wenn Leute das schon sagen, dann sei ganz, ganz vorsichtig. Wenn Leute sagen, oh, du sagst mal was, was sonst keiner sagt, was sonst nie kommt und so weiter, dann sag, Herr, was habe ich falsch gemacht? Verstehst du? Weil das ist ein oft, ich sage jetzt vielleicht nicht immer, aber sehr oft ist ein Zeichen dafür, dass da noch ein bisschen rebellische Geister sind. Und rebellische Geister ziehen sich gegenseitig an und ermutigen sich auch gern gegenseitig. Also Leute, die einfach gern Rebellion mögen, die ermutigen gern Leute, bei denen sie Rebellion spüren, ohne dass ihnen das bewusst ist. Ja. Das ist nicht wirklich bewusst, was sie da tun. Ja. Aber das ist tatsächlich, Geister ziehen sich gegenseitig an. Und auch der gute Geist zieht sich an. Ja. Und die Menschen, die verbunden sind mit ihrer geistlichen Leiterschaft, die spüren genau, was im Fluss ist und was nicht. Und die werden das Gegenteil sagen. Die werden sagen, ich weiß auch nicht, was das heute Abend war. Es war irgendwie gut, es war irgendwie biblisch, aber irgendwie, da war nichts drauf. Verstehst du? Weil die Substanz ist letztendlich das Entscheidende. Ja. Und deswegen, ich sage immer, wir haben ja immer wieder Leute, die kommen und sagen, ich habe auf dem Herzen ein Glory House zu leiten und so weiter. Und ich sage immer, super, weil ich freue mich immer, wenn jemand gerne was leiten möchte. Und dann gebe ich immer so ein paar Grundlagen. Und dann sage ich zum Beispiel, ja, weißt du, unser Interesse ist nicht, möglichst viele Glory Häuser zu eröffnen, sondern für uns ist wichtig, dass in jedem Glory House, wo Glory draufsteht, auch Glory drin ist. Das heißt, wenn Leute da hinkommen, dass sie den gleichen Fluss spüren, dass sie einfach das merken. Und deswegen ist die Verbindung so wichtig. Ja. Und das ist in jedem anderen Dienst, das ist genau das Gleiche. Weißt du, wenn du zum Beispiel im Ordnerdienst, ja, wenn der Wolfgang zum Beispiel als Ordnerleiter, wenn er das, was er macht, aus dem Fluss heraus macht, wiederum, der insgesamt gesetzt ist, in dem Fall bin auch ich sein übergeordneter Leiter, ja, wenn er es aus dem Fluss heraus macht, dann wird es stark sein. Und wenn die Ordner, die wiederum unter ihm sind, sich in seinen Fluss reinbegeben, dann wird es stark sein. Und wenn halt quergeschlagen wird hier und da, dann wird es nicht stark sein. Und dann sage ich dir, dann hast du als einzelner Ordner, wenn du dann wieder mit Menschen redest und was ordnen musst, dann hast du keine Autorität. Weil das ist das Prinzip. Wenn du dich Autorität unterordnest, hast du Autorität. Ich habe das gesehen, bis in Familien hinein. Manchmal kannst du am Verhältnis der Eltern zu den Kindern das Verhältnis der Eltern zur geistlichen Autorität sehen. So rebellisch wie die Kinder in Bezug auf die Eltern sind, so rebellisch sind die Eltern in Bezug auf die geistliche Autorität. Das sage ich jetzt nicht als allgemeines Gesetz, also nicht jetzt, dass ich jetzt, oh Hilfe, oh meine Kinder sind auch manchmal rebellisch, bin ich. Das meine ich jetzt nicht. Verstehst du? Ja, Kinder sind manchmal rebellisch, das ist normal, ja. Aber verstehst du, wenn du generell einfach ein generelles Autoritätsproblem hast, dann sag Heiliger Geist, reinige meine Seele von allem, wo es irgendwie bei mir noch nicht richtig durchgeht, wo einfach die Substanz bei mir nicht richtig durchgeht, wo ich vielleicht nicht richtig deiner Setzung auch eingeordnet bin, nicht richtig im Fluss bin einfach. Ja. Weil je mehr du im Fluss bist, umso mehr wird es durchgehen um dich herum. Amen. Ist natürlich wachstümlich. Also wie gesagt, nicht, dass jetzt alle möglichen Eltern unter Verdammnis kommen, was ich gesagt habe, und sagen, oh ja, wenn der Pastor sieht, dass mein Kind mir mal widerspricht, dann denkt er gleich, ich bin rebellisch oder so. Nein, nein, das meine ich nicht. Aber ich habe einfach Situationen gesehen bei Leuten, wo du das wirklich ganz klar sehen konntest oder wo du sogar auch sehen konntest, solange sie eingefügt waren und untergeordnet waren, ist es mit denen unter ihnen auch gelaufen. Ja, ist es mit den Kindern gelaufen? Ist es mit den Anvertrauten vielleicht in ihrer Gruppe gelaufen oder wie auch immer? Und dann, wenn sie anfangen, gegen Autorität zu gehen, dann haben sie genau die Ernte in ihrem unmittelbaren Umfeld. Ja, das ist tatsächlich so. Okay, also als geistlicher Leiter wirst du auf die Dauer nur erfolgreich sein, wenn dir bewusst ist, worüber du gesetzt bist und worunter du gesetzt bist. Beides ist wichtig, okay? Und genauso ist es auch eben bei jedem anderen Dienst, ich habe gerade schon gesagt, Ordnerdienst habe ich erwähnt, Evangelisationsteam auf der Straße ist nichts anderes. Ja. Wir gehen raus unter einer Autorität, da gibt es eine klare Setzung, der macht Lobpreis, der macht dieses, der macht jenes. Ja. Wir haben einen klaren Plan, wie man das macht. Ja. Wenn jetzt einer sagt, ja gut, der Heilige Geist hat mich jetzt geleitet, mich eine Stunde abzuseilen und was weiß ich, mit dem, keine Ahnung, mit dem, den ich da getroffen habe, irgendwie essen zu gehen oder sonst irgendwas. Obwohl klar ausgemacht war, dass man einfach sich nach einer Viertelstunde wieder trifft oder so, weißt du, dann ist es nicht die Führung des Heiligen Geistes. Vergiss das. Ja? Weil es gibt einfach zu viele Christen noch, die zu viel davon reden, dass der Heilige Geist ihnen was gesagt hat, aber es ist nicht eingeordnet und deswegen war es nicht der Heilige Geist. Ja, weil der Heilige Geist sagt dir nicht das Gegenteil von dem, was der Leiter gesagt hat, für dieses Treffen. Verstehst du? Das sagt dir nicht. Er sagt dir nicht, ja, wenn der Leiter sagt, okay, jetzt machen wir Lobpreis, dann sagt nicht der Heilige Geist zu dir, bet abseits für den oder den. Ja, verstehst du? Ich meine, es gibt natürlich manchmal Situationen, gerade im evangelistischen Einsatz, natürlich, wenn da einer kommt, dann ist klar. Aber verstehst du, du merkst ja auch, was läuft quer, was lenkt ab. Ja? Wenn du zum Beispiel, weiß ich, du hast hier ein Lobpreistreffen in der Gemeinde und wir richten uns alle auf Jesus aus und jetzt und einer meint jetzt, er muss seinen eigenen Fluss kreieren und fängt jetzt an mit drei Leuten, was weiß ich, irgendwie sein eigenes Ding zu machen und sagen, okay, wir beten jetzt füreinander oder wir machen jetzt dieses oder wir lachen jetzt im Geist oder was auch immer, obwohl gerade eigentlich was ganz anderes dran ist insgesamt. Weißt du, das kannst du vergessen. Das bringt dir nichts und es bringt sonst auch niemand was. Da ist nichts drauf, verstehst du? Das ist menschengemacht. Und egal, ob Leute sagen, ja, das hat mir der Heilige Geist gezeigt, vergiss es. Das kann man leicht sagen. Das Entscheidende ist immer, war es der Heilige Geist. Okay? Genau. So ist also wichtig, einfach, dass wir diese Ordnungen respektieren, auch im Ablauf übrigens. Es gibt ja, es ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wenn wir hier zum Beispiel einen Gottesdienst haben, dann gibt es ja unterschiedliche Setzungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja? Also es gibt einen Leiter des Gottesdienstes, klar, der einfach in diesem Sonntag der Leiter des Gottesdienstes, der hat die Gesamtleitung. Aber in dem Moment, wo zum Beispiel der Lobpreisleiter auf die Bühne geht und Lobpreis leitet, hat der Lobpreisleiter die Autorität, den Lobpreis dahin zu leiten, wo der Heilige Geist ihn leitet. Ja? Ist ja logisch. Ich kann ja auch nicht mehr nach jedem Lied mich fragen, kann ich jetzt das Lied spielen, kann ich jetzt das Lied spielen? Also nein, der Lobpreisleiter hat Autorität und sollte das auch glauben, dass er jetzt Autorität hat, den Lobpreis zu leiten. Jedenfalls solange nicht der Leiter des Gottesdienstes irgendwie unterbricht oder reingeht oder irgendwas, hat der Lobpreisleiter die Autorität. Und die, die wiederum im Lobpreisteam sind, folgen dem Lobpreisleiter. Logischerweise. Ja. Machen auch nicht irgendwie ihr eigenes, sagen, oh, ich hatte jetzt den Eindruck, mal ein kleines, was ist immer was zu machen. Ja. Sondern ja, sondern es ist eingefügt. Was ja nicht heißt, dass nicht der Lobpreisleiter die einzelnen Instrumente freisetzt, dass sie mal ein Solo machen oder einfach prophezeien im Geist oder was auch immer. Das soll ja alles sein. Natürlich, gute geistliche Leiterschaft setzt ja andere frei. Da geht es ja nicht um Kontrolle oder Dominanz oder dass der geistliche Leiter jetzt alles machen muss oder so. Aber es geht darum, dass es eine klare Ordnung gibt. Ja. Wenn dann, um weiterzumachen im Gottesdienst, wenn dann einer nach oben kommt auf die Bühne und mit der Überleitung beginnt, dann verändert sich die Autoritätsstruktur. In dem Moment geht die geistliche Leiterschaft vom Lobpreisleiter auf den über, der die Überleitung macht. Das heißt, der Lobpreisleiter muss dann sich sozusagen einstellen auf den, der die Überleitung macht, in dem, was er macht. Der Lobpreisleiter kann nicht einfach, wenn der gerade Überleitung macht und betet oder was, einfach plötzlich ein neues Lied anstimmen zum Beispiel. Ja, oder dem irgendwie in die Parade fahren oder plötzlich sagen, ah, ich habe aber noch den Eindruck gehabt oder was auch immer, verstehst du, also was man sich so alles vorstellen kann. Sondern in dem Moment geht die Leiterschaft auf den, der die Überleitung macht. Und der Lobpreisleiter tritt nach hinten und unterstützt das, was der macht, der die Überleitung macht und nicht umgekehrt. Das ist ganz wichtig. Manche verstehen es nicht. Ich habe mal eine böse E-Mail von jemandem gekriegt nach einem Sonntag. Und da war, hat, ich weiß nicht, ich glaube, Valerie hat Lobpreis gemacht und Irina hat die Überleitung gemacht. Und dann ist Irina reingegangen und hat dann halt übernommen, wie das halt so üblich ist. Und dann hat jemand die E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich soll meiner Frau sagen, dass sie nicht hier den Lobpreis einfach übernehmen soll. Die Valerie hätte doch jetzt den Lobpreis gehabt. Ja. Dann habe ich geschrieben, ja, da hast du was nicht ganz richtig verstanden. Ja. Verstehst du? Ja, weil es einfach, weil es gibt einfach diese Setzungen. Und wenn dann die Überleitung vorbei ist, dann hat der Prediger die Autorität. Immer natürlich alles unter der Gesamtleitung dessen, der den Gottesdienst leitet. Das ist klar. Es muss ja nicht der den Gottesdienst leitet, auch die Predigt machen zum Beispiel. Es ist immer unter der Gesamtleitung. Das heißt, du fügst dich ein im Geist, aber du hast vollkommen, der Prediger hat vollkommen die Autorität in dem Moment, wo er predigt, die Atmosphäre zu bestimmen. Das ist so. Und wenn dann danach wieder ein anderer kommt und sich den Schluss macht oder den Bekehrungsaufruf oder sowas, dann hat der in dem Moment die Autorität. Ja. Versteht ihr? So spielen wir uns auch einander den Ball zu. Und das ist wichtig, dass wir das lernen. Und das funktioniert nur, wenn jeder klar hat, was sein Job ist. Ja. Und das ist eben ein wichtiges Prinzip von geistlicher Leiterschaft. Du musst wissen, was ist dein Job. Ja. Und wo musst du nachfragen? Und wenn du, und weißt du, und das ist ja auch total in Ordnung, dass du vielleicht einen Eindruck hast zum Beispiel, der vielleicht mal wirklich out of the box ist, ja, wo du sagst, oh, ich habe jetzt total einen Eindruck, keine Ahnung, nach der Predigt oder so, ich habe jetzt total den Eindruck, wir sollten noch mal in den Lobpreis reingehen. Können ja dann zum Beispiel der Lobpreisleiter den Eindruck haben, ja, oder auch jemand anders. Aber dann ist natürlich das Protokoll klar, er muss zu dem gehen, der den Gottesdienst leitet und sagen, hey, ich habe den Eindruck. Und wenn der dann sagt, hey, ich habe den Eindruck nicht, dann darf er nicht sauer sein. Ja. Aber vielleicht hat er ja auch den Eindruck und sagt, ja genau, das bestätigt, was ich auch schon gespürt habe. Und dann machen wir das. Ja. Ist ja klar, so arbeiten wir zusammen. Versteht ihr? Und eben dieses Beispiel, Gottesdienst ist einfach ein gutes Beispiel, weil da viele ineinander greifen. Aber auch bei jedem anderen Treffen ist es ein Stück weit so, wenn du im Glory House zum Beispiel jemand anderes Thema machen lässt, dann hat der im Moment die Autorität, wo er das Thema macht. Solange du nicht eingreifst, hat er die Autorität. Aber wenn es natürlich schräg wird, dann solltest du als geistlicher Leiter irgendwann auch eingreifen und sagen, hey, nee, Moment, jetzt müssen wir wieder auf den Punkt kommen. Ja? Okay, also ich glaube, ihr habt es verstanden. Also dieser Satz, ich folge dem Heiligen Geist und nicht Menschen, den kannst du aus deinem Wortschatz streichen. Weil wenn du wirklich dem Heiligen Geist folgst, dann musst du zu bestimmten Zeiten auch Menschen folgen, indem der Heilige Geist wirkt. Es geht nicht ohne. Ja? Weil dann gibt es einfach Zeiten, wo einfach Gott Leute über dich gesetzt hat. Das heißt nicht, dass du Menschen folgst. Ja? Letztendlich folgst du immer dem Heiligen Geist. Aber hinter diesem Satz, ich folge nicht Menschen, sondern dem Heiligen Geist, steckt sehr, sehr häufig ein rebellischer Geist, der einfach sich nie unterordnen will. Und das ist tatsächlich in unserer Gesellschaft, muss man sagen, und deswegen lehre ich da auch ein bisschen drüber, weil in unserer Gesellschaft ist es tatsächlich etwas, was sehr stark verloren gegangen ist. Einfach das Bewusstsein von Autorität. Klar, wir leben in einer Demokratie und politisch gesehen ist das auch eine sehr gute Sache, aber das Reich Gottes funktioniert halt nicht demokratisch, ja, sondern das Reich Gottes funktioniert als ein Königreich. Und deswegen gibt es tatsächlich viele Menschen, die einfach manchmal auch unbewusst, ich selber, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe noch lernen müssen, selbst als ich schon Pastor war, habe ich noch lernen müssen, dass da in meiner Seele noch Dinge gab, die sich nicht unterordnen wollten. Ja, und die wirklich rebelliert haben gegen Unterordnung. Ja, und ich musste frei werden. Ja, weil wenn du selber nicht frei bist von Rebellion, kannst du andere nicht gut leiden. Ja, also du kannst sie leiden, aber nicht gut. Ja, ja, ist nicht gut. Da kommen immer schräge Sachen raus. Okay? Und deswegen jetzt einfach zum Schluss, einfach um das ganze Thema abzurunden, jetzt noch die Frage oder einfach auch ein paar Hinweise. Wie gehen wir jetzt, wenn wir geistliche Leiter sind, wie gehen wir mit Leuten um, die da vielleicht noch Probleme haben? Ja, die vielleicht einfach noch Schwierigkeiten haben, sich einzufügen. Das heißt ja nicht, dass sie nicht mit Jesus gehen wollen oder dass sie generell schlechte Menschen sind oder so, sondern halt einfach in ihrer Seele noch Prägungen haben, die es halt vielleicht einfach noch nicht richtig auf die Reihe kriegen lassen. Ja, also die halt einfach, ja, die einfach noch keinen Plan hat. Die Seele hat einfach kein Muster für das, wie das funktioniert, ja, weil sie es nie gelernt haben. Vielleicht nicht in der Schule. In der Schule konnten sie über die Tische und die Bänke springen und keiner hat was gesagt. Zu Hause hat die Mama immer nur gesagt, ja, wenn es dir gut tut oder wie auch immer. Ja, dann ja, das ist übrigens ein sicherer Weg, wie du deine Kinder zu psychisch kranken Menschen erziehen kannst, indem du ihnen immer nur sagst, ja, wenn es dir gut tut. Ja. Das ist der Spruch aller Psychiater, ja, wenn es ihnen gut tut. Ja. Okay. Das ist nicht unbedingt immer der richtige Rat, okay? Gut, aber wie gehen wir jetzt mit Leuten um, die da noch eine Schwäche haben? Also ich hatte ja schon das teilweise angedeutet auch, dass es natürlich eine Weisheit Gottes gibt, ja, mit der Gott uns einfach führt und leitet, sodass wir nicht irgendwie, sagen wir mal, aus einer Mücke zum Beispiel einen Elefant machen oder Menschen bloßstellen oder am Ende mehr Schaden anrichten, als wir Nutzen anrichten, dadurch, dass wir was korrigieren. Ja. Das heißt, Gott gibt uns Weisheit und Fingerspitzengefühl. Und in vielen Fällen gibt er uns Weisheit und Fingerspitzengefühl, um Dinge, die irgendwie schräg sind oder neben der Spur sind, die vielleicht gesagt werden oder die einfließen, um sie auszuhebeln auf eine Weise, dass eigentlich kaum jemand merkt, dass du es ausgehebelt hast. Amen. Das heißt, du ziehst einfach was in die richtige Richtung. Ja? Jemand redet im Unglauben zum Beispiel, dann redest du im Glauben. Ja? Du musst nicht unbedingt sagen, du redest im Unglauben, das macht man nicht bei uns. Oder so. Ja? Verstehst du? Das musst du nicht sagen. Also in den wenigsten Fällen, vielleicht in extremen Fällen musst du es vielleicht mal. Ja? Aber oft gibt Gott dir einfach Weisheit, wie du die Sache wieder auf die Spur bringst, wie du es zurechtbiegst. Ja, ja, es ist so, du kannst dir so vorstellen, wenn das Lobpreisteam auf der Bühne spielt und ein Instrument spielt falsch, dann führt es auch nicht weiter, wenn dann die Leiterin oder der Leiter dann sagt, hey, du spielst falsch. Ja. Das, Ja, sondern dann muss man das ausbügeln, ja, sodass möglichst wenig auffällt. Und so ist es eben oft auch in einer Gruppe, auch geistlich. Manchmal muss man Sachen einfach ausbügeln, sodass möglichst wenig auffällt und dass es möglichst wenig Raum bekommt. Was nicht heißt, dass du nicht unter Umständen hinterher, wenn dir wirklich klar wird, hey, der hat da wirklich ein Issue, also wirklich so ein Punkt, wo man eigentlich mal dran müsste, dass du nicht hinterher vielleicht dir die Person alleine nimmst und sagst du, ich spüre da ist irgendwie da ist noch was so oder so was drin, irgendwas, keine Ahnung, Geist von Unglauben oder da ist nur irgendwie so ein Frust, ich glaube, den sollst du loswerden oder was auch immer sich halt manifestiert. Ja? Wir wollen ja den Leuten auch helfen, weil sonst ist wieder nicht wahrgenommen eine geistliche Leiterschaft, wenn du einfach alles nur beobachtest und siehst und nie was zu den Leuten im Persönlichen sagst, kommen sie ja nicht weiter. Das heißt, du musst sie schon auch coachen, aber das ist dann was fürs Persönliche, das ist dann nicht was in der Gruppe. Ja? In der Gruppe was zu konfrontieren, ist sowieso in großen Gruppen sowieso ganz schwierig. Ja? Also wenn ich jetzt hier im Gottesdienst einfach auf der Bühne sagen würde, Lobpreisteam schräg, ja, dann würde ich den ganzen Saal schrotten, ja, sozusagen. Dann würde ich die Atmosphäre killen. Ja? Ich meine, das kann ich dann hinterher den Lobpreis und sagen, hey, was war denn da los oder so, das kann ich schon machen, aber nicht in so einem großen Setting. Wenn es jetzt eine sehr kleine Gruppe ist, kann man natürlich eher auch mal was sagen und auch was konfrontieren oder auch mal was stoppen und sagen, jetzt, ich glaube, jetzt gehen wir da woanders weiter oder das ist Thema. Oder Beispiel jetzt zum Beispiel auch Gebetsgruppe. Ja? Du leitest eine Gebetsgruppe und 8 Leute beten, aber du hast klar ein Thema vorgegeben. Wir beten jetzt, was weiß ich, für, keine Ahnung, für das Gesundheitswesen. Und einer betet die ganze Zeit und sagt, und Herr, uns segne aber auch die Missionare in Kambodscha oder was auch immer. Ja? Dann musst du... Dann musst du halt zwischendurch mal sagen, hey, unser Thema war das Gesundheitswesen und nicht die Missionare in Kambodscha. Ja. Das ist dann auch okay, ja, verstehst du? Das ist ja nicht immer, das ist ja nicht unbedingt immer böser Wille, sondern manchmal geht mit Leuten einfach irgendein Goal durch, warum auch immer, ja. Ja, oder sie haben irgendwas, oft ist es ja dann, gerade bei Gebetsgruppen, ist es gerne auch das, was Leute in den Nachrichten gesehen haben. Sie haben irgendwas in den Nachrichten gesehen und dann kommt es im Gebet, kommt es dann raus. Und du merkst genau, das ist nicht vom Geist Gottes inspiriert, sondern das ist vom ZDF inspiriert. Ja. Und das ZDF ist halt nicht immer der Heilige Geist. Und so, ja, Amen, Halleluja. Also, und dann ist schon wichtig, dass du die Leute auch lehrst, hey, aus welcher Quelle ziehen wir unsere Inspiration, ja, und sie wieder in den Fluss bringst oder auch Leute hinterher ansprichst. Aber wichtig ist auch, wenn du mit Leuten persönlich redest, immer wichtig, nie aus irgendeinem Ärger oder aus irgendeinem Frust deinerseits mit Leuten reden. Ja. Wenn du merkst, oh, ich bin da selber noch nicht drüber über das, was der hier mit meiner Gruppe heute Abend angestellt hat, dann wart noch bis zum nächsten Mal, bis du ihn ansprichst. Oder sprich ihn vor dem nächsten Treffen an. Vielleicht vor dem nächsten Treffen würde ich dir dann empfehlen. Das ist dann immer gut, damit es nicht nochmal passiert. Ja. Aber, ja. Und dann sag einfach so Sachen wie, hey, ist dir das eigentlich aufgefallen, dass du da eigentlich total gegen meine Leitung gegangen bist, zum Beispiel? Ist dir das aufgefallen? Einfach so positiv, ja? Und dann, okay, ja, nee, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Und dann erklärt es der Person, was da eigentlich abgelaufen ist, ja? Oder sage, hey, achte mal in Zukunft darauf, dass du, was weiß ich, den ausreden lässt oder dass du wirklich nach dem Thema gehst, das wir haben, dass du da drauf bleibst oder einfach nach dem, was ich vorgegeben habe, einfach, dass wir da drin bleiben, ja? So Dinge sagst du einfach, ja? Nie so in diesem, so, ja. Aber du machst schon deutlich, wie es in Zukunft laufen soll. Ja. Und wenn einer wirklich total schräg ist oder in einer Gruppe oder was weiß ich, wir hatten schon mal beim Evangelisationsteam, was weiß ich, jemand geht beim Evangelisationsteam mit und alle evangelisieren und erzählen von Jesus, aber die Person hat sich irgendwie da eingemischt und erzählt den Leuten irgendwelche esoterischen Sachen. Ja, ja, da musst du schon zurückpfeifen. Da musst du schon sagen, hey, Moment mal, also wir verkünden hier Jesus und nicht irgend so ein Mischmasch aus irgendwas. Das geht nicht. Ja. Und in manchen Fällen musst du dann auch sagen, okay, sorry, aber das passt einfach nicht. Das passt nicht in die Gruppe. Geh lieber woanders hin. Ja. Das ist auch im Extremfall. Also ich sag mal, das ist dann wirklich der Fall, wenn du eben wirklich siehst, nee, das geht ja gar nicht. Also sag mal, jetzt eben zum Beispiel, wenn jemand noch gar nicht richtig bekehrt ist, mit dem auf die Straße zu gehen und zu evangelisieren, das geht einfach nicht. Ja, das funktioniert nicht. Ja, das schrottet jede Einheit und jede Richtung. Also musst du natürlich dann klar machen, hey, vielleicht gehst du erstmal in eine andere Gruppe, vielleicht zum Beispiel erstmal zum Encounter-Abend oder so, wo du die Glory Life Basics vermittelt bekommst, sodass dir einfach mal ein paar Sachen klar werden, ja, bevor du auf die Straße gehst zum Evangelisieren. Ja. Also manchmal musst du schon gucken, wo passt jemand auch rein. Oder ich meine, es wäre so, wie wenn jemand sagen würde, okay, singt permanent falsch, aber will unbedingt im Lobpreis dabei sein. Das geht ja auch nicht. Ne? Ja, funktioniert nicht. Ja. Dann musst du es einfach ehrlich ansprechen und musst du sagen. Und sagen wir mal, dann, wenn wirklich in der Gruppe, ich sage jetzt einfach mal die letzten Konsequenzen, damit du das auch gehört hast, ja, aber das sind jetzt Dinge, die eher seltener vorkommen, aber wenn tatsächlich jemand einfach auf die Dauer wirklich sich da nichts ändert, einfach an den entscheidenden Punkten und er immer wieder die Gruppe stört oder sie immer wieder die Gruppe stört, dann ist tatsächlich der Punkt, wo du auch dann mal sagst, okay, ich würde jetzt einfach mal nahelegen, einfach mal jetzt woanders eher zu wachsen und nicht hier. Ja. So. Ja. Ich sage mal nahelegen. Der erste Schritt ist immer das Nahelegen. Ja. Und wenn sie sich nicht nahelegen lässt und sagt, nee, aber ich will aber unbedingt und wieder immer weiter schrottet, dann ist die allerletzte Konsequenz auch dann zu sagen, hey, dann verbiete ich dir jetzt teilzunehmen. Ja. Wenn du es selber nicht siehst, dann muss ich es dir einfach sagen. Ja. Also es ist die letzte Konsequenz. Ja. Aber also das ist mir das ganz selten passiert. Ja, normalerweise kannst du es Leuten freundlich nahelegen. Und aber das ist ja auch nicht das Erste, ja, was du tust, sondern erstmal gibst du den Leuten ja auch eine Chance und sagst, hey, schau mal, das ist der Punkt, arbeite mal da dran. Und wenn du Wachstum siehst in die Richtung, selbst wenn sie noch nicht perfekt sind, wirst du nicht sagen, hey, du bist ja noch nicht perfekt, also raus. Ne? Sondern immer wenn du Wachstum siehst, ist es ein Zeichen dafür, dass Leute willig sind grundsätzlich. Ja? Nur wenn du dauerhaft kein Wachstum siehst und immer wieder das Gleiche und irgendwie, du sagst es immer wieder und sie fahren immer wieder quer, dann musst du irgendwann mal sagen, hey, irgendwie, das sprengt den Rahmen, das sprengt die Gruppe, es ist wie im Kinderdienst. Ja, manchmal muss Kindern sagen, hey, jetzt geht's runter zu den Eltern, das geht heute einfach nicht. Ja. Und so ist es dann auch tatsächlich in der Gruppe. Aber wie gesagt, das ist die allerletzte Konsequenz, dass du jemanden verbieten musst zu kommen, ist tatsächlich die allerletzte Konsequenz da. Das ist dann schon der Punkt, wo wirklich heftigere Sachen auch dann sind auf die Dauer. Und oft ist es einfach eine Sache der Geduld. Ja, manchmal empfindest du einfach, du musst einfach Sachen aushalten und du musst mit Weisheit und mit gleichzeitig mit Klarheit umgehen. Du musst immer auch als geistiger Leiter, musst du ja immer die ganze Gruppe im Blick haben. Ja? Und du siehst die Not der einzelnen Person, die vielleicht einfach noch Probleme hat. Und du siehst aber auch die Bedürfnisse der ganzen Gruppe. Und der Punkt ist eigentlich immer der, so habe ich es jetzt am Montag auch den Kinderdienstmitarbeitern gesagt, der Punkt einfach für den Ausschluss eines Kindes aus einer Gruppe ist immer der, wo du merkst, und das ist ja bei jedem Leiter auch unterschiedlich, jeder Leiter ist ja auch unterschiedlich, wenn du merkst, du kriegst es nicht so hin, dass für die ganze Gruppe noch das durchkommt, was Gott will, wegen dieses einen Kindes, dann schick ihn lieber raus, als dass du aus einer falschen Barmherzigkeit, ja, aber ich will dieses Kind und so weiter und das arme Kind und es muss auch wachsen, dann schick's lieber raus und sei ehrlich zu dir selber. Denk nicht, okay, ich muss aber schaffen mit dem, ich muss das schaffen, ich bin hier der Sonderpädagoge für die Spezialkinder oder so irgendwas. Verstehst? Musst du nicht. Ja? Und genauso ist es als Glory Host Leiter, weißt du, musst nicht jeden mitziehen, wenn du es nicht packst. Es kann ja auch an dir liegen, dass du vielleicht noch nicht total perfekt bist als geistiger Leiter und deswegen kannst du vielleicht manche Sachen noch nicht so gut handeln. Dann sei ehrlich und sag, hey, vielleicht findest du woanders besser Anschluss, aber hier irgendwie haben wir Schwierigkeiten. Es kommt nicht mehr durch, was Gott will, warum auch immer. Ja. Aber dann sei ehrlich und dann zieh die Konsequenz. Okay? Gut. Preist den Herrn. Ich würde gern heute Abend für euch alle beten und mit euch allen beten und ich glaube, wir sollten auch füreinander beten, dass jeder von uns einfach ein immer besserer, exzellenterer, runderer, geistlich runderer, ja, verstehst du, was ich meine, wenn ich sage rund, also ich meine, also einfach immer weniger Ecken und Kanten, einfach rund von der Persönlichkeit her, Früchte des Geistes, ja, Gelassenheit, Ruhe, Entspanntheit und so weiter, einfach dass jeder von uns wirklich der exzellenteste, beste geistliche Leiter für andere Menschen wird, sodass Gott uns optimal benutzen kann, weil jeden von uns möchte er als geistlicher Leiter benutzen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns mal aufstehen zusammen. Danke, Jesus. Okay, zum Schluss. Alles beginnt damit, dass du dich entscheidest, deine Position als geistlicher Leiter einzunehmen. Kannst du mal gerade die Augen schließen und dir einfach mal kurz bewusst machen. Und ich glaube, jedem fällt da irgendwas ein. Wo gibt es ein Setting, wo du in irgendeiner Form in Leiterschaft bist? Wie gesagt, es kann ein weltliches Setting sein, es kann Arbeit sein, vielleicht bist du ein Teamleiter, was auch immer, vielleicht hast du Kinder zu Hause, wie auch immer. Vielleicht bist du tatsächlich auch ein eingesetzter geistlicher Leiter in einer bestimmten Position, Dienstbereich, Glory House, was auch immer. Ja, aber stell dir einfach mal vor, wo bin ich eigentlich in einer Position von Leiterschaft? Vielleicht sind es ja auch mehrere Punkte, bei manchen sind es natürlich mehrere Situationen. Und wenn dir das einfach so bewusst ist, wo du geistlicher Leiter bist, dann ist dir ja auch bewusst, wo du es nicht bist. Das ist auch übrigens immer gut. Ne? Man muss immer wissen, wofür man gesetzt ist und wofür nicht. Ja? Paulus hat es gesagt, er hat gesagt, ich habe nicht versucht, der Apostel von allen zu sein, sondern ich bin der Apostel der Gemeinde, die ich gegründet habe. Ja? Also er hat nicht versucht, in andere Autoritätsbereiche sich einzumischen, sondern er hat seinen Autoritätsbereich wahrgenommen. Aber es ist eben auch wichtig, dass du dich entscheidest, an dem Punkt, wo du gesetzt bist, deine Autorität wahrzunehmen. Deswegen triff einfach gerade mal jetzt die Entscheidung und sag, ich entscheide mich, meine Autorität wahrzunehmen. In Christus, aus seiner Liebe, in seiner Weisheit, in seiner Geduld, in den Früchten des Geistes und gemäß dem Wort Gottes. Ich entscheide mich, meine geistliche Autorität wahrzunehmen, wo auch immer ich gesetzt bin, in Jesu Namen. Okay, und jetzt bitten wir ihn, dass er uns die nötige Ausrüstung gibt, die Weisheit gibt. Sag einfach, du kannst es dir selber bitten, sag einfach, Heiliger Geist, ich bitte dich einfach um die Weisheit. Ich bitte dich um die Klarheit. Ich bitte dich um die Liebe. Ich bitte dich um die aus dem Fluss Gottes heraus fließende Befähigung, meine Leiterschaft wahrzunehmen. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich setze jeden Einzelnen jetzt frei, der unter meiner geistlichen Leitung jetzt in diesem Moment auch über Livestream und hier live vor Ort steht. Und ich setze jeden Einzelnen frei, seine Position, da wo er oder sie gesetzt ist, in optimaler Weise wahrzunehmen, Herr. In Jesu Namen. Ich segne jeden Einzelnen mit Weisheit. Ich segne jeden Einzelnen mit Klarheit. Ich segne jeden Einzelnen mit Liebe. Und ich segne jeden Einzelnen mit Autorität. In Jesu Namen. Seine Position wahrzunehmen, Herr. Halleluja. Danke, Vater, für die Früchte des Geistes. Danke für die Wirksamkeiten des Geistes. Danke für dein Wort, das uns gegeben ist, Herr. Danke für deinen Geist. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt pass auf, jetzt darfst du dir jemanden suchen, einen anderen geistlichen Leiter, ja, in deiner Nähe, weil es sind alle geistliche Leiter. Und jetzt segnet euch noch einander, vielleicht nicht Ehepartner jetzt, sondern einfach mal anderweitig, ja. Segnet euch einfach mal so Cross-Pollination, ja, durcheinander. Segnet euch einfach. Halleluja. Okay. Und setzt euch gegenseitig frei. Halleluja. Danke, Jesus. Katrin, du brauchst noch jemanden? Da ist die Micha, guck, die braucht auch noch jemand. Genau. Halleluja. Okay. Lasst uns durch. Und ihr über Livestream, wenn du jemanden bei dir hast, dann segnet euch gegenseitig. Ansonsten segne dich selber oder nimm das auf, was ich jetzt auch bete. Weil in dem Namen Jesus, Herr, setzen wir jetzt wirklich diese himmlische Wirksamkeit frei, Herr. Himmlische Wirksamkeit von geistlicher, göttlicher Leiterschaft. Danke, dass du jeden Einzelnen hier zu einem optimalen, von dir gebrauchten, von dir inspirierten geistlichen Leiter machst. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt segnet sie mit euren eigenen Worten, segnet sie. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Korra basi kara ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra Danke, Vater, dass jetzt in diesem Moment wirklich Substanz in unser Innerstes fließt, Herr. Dass Klarheit in unser Innerstes fließt. Dass Befähigung in unser Innerstes fließt, Herr. Da, wo wir nicht wissen, wie wir es machen sollen oder da, wo wir nicht genau wissen, wie es geht, Herr. Danke, Vater, dass da jetzt Befähigung fließt, Herr. Übernatürliche Befähigung in dem Namen von Jesus, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ja, Vater, du hast gesagt, wenn nun durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Herr, Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr, dass aus deiner Perspektive Herrschaft und Autorität keine negative Sache ist, Herr. Und im Namen Jesus brechen wir auch im Geist, auch über jedem Glory Life Schüler, jede Negativbesetzung von Autorität, jede Negativprägung in Bezug auf Autorität, Herr. Wir brechen es in dem Namen Jesus, jeden Missbrauch, jede Missbrauchserfahrung, jede negative Erfahrung, in dem Namen Jesus auch jeden Mangel an Erfahrung. Herr, wo wir gar nie wirklich Leiterschaft richtig erlebt haben, Herr. Herr, und dadurch einfach geprägt sind in einem autoritätslosen Leben, Herr, da brechen wir diese Prägungen. Wir sagen, wir brechen diese Prägungen der Vergangenheit. Wir brechen diese Prägungen in den Seelen. Wir brechen diese Prägungen in den Seelen, die es uns unmöglich oder versuchen unmöglich zu machen, wirklich geistliche Leiterschaft in positiver Weise wahrzunehmen oder auch an uns selber ausüben zu lassen, Herr. Herr, wir brechen diese Prägungen jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Ja, segnet einander nochmal. Mit Freiheit. Segnet einander mit Freiheit, geistliche Leiterschaft wahrzunehmen. Segnet einander mit Freiheit, geistliche Leiterschaft anzunehmen. Segnet einander wirklich mit der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes, mit der Befähigung, wirklich in geistlicher Leiterschaft zu fließen, unter geistlicher Leiterschaft zu fließen, geistliche Leiterschaft auszuüben, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese göttliche Befähigung, Herr. Danke für diese göttliche Befähigung, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Herr, und jetzt danken wir dir, Herr, dass wir alle, Herr, wirklich hervorkommen, hervorleuchten, Herr. Du sagst in deinem Wort, Herr, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden, Herr. Und wir sagen, Herr, hier in dieser Glory Life Schule werden Söhne und Töchter offenbar, Herr, die scheinen, die leuchten, Herr, die erkannt haben, wie gut Autorität, Leiterschaft ist, Herr, und die gelernt haben, sie wahrzunehmen und die gelernt haben, in Autorität zu herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Die gelernt haben, sich Autorität zuzuordnen und die gelernt haben, Autorität auszuüben, Herr. Herr, wir setzen optimale geistliche Leiter frei, überall, Herr, die ihren Platz einnehmen, in dem Namen von Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Sei freigesetzt, ein super geistlicher Leiter zu sein für die Menschen um dich herum. In Jesu Namen. Amen. Halleluja, ihr Lieben. Und jetzt machen wir Pause an der Stelle. Übrigens, nächste Woche könnt ihr euch schon darauf einstellen. Nächste Woche werde ich mit einem neuen Thema beginnen. Und zwar werde ich über den prophetischen Dienst beginnen zu sprechen. Und es wird auch um Aktivierung gehen, weiter in Richtung prophetischen Dienst, Worte der Erkenntnis und alles, was damit zu tun hat. Also seid möglichst live dabei, auch diese kommende Zeit, weil wir werden da richtig umfassend da auch reingehen in das Thema prophetischen Dienst. Halleluja, ab nächste Woche. Jetzt kommt gleich Irina nach einer kurzen Pause. Wir machen weiter um 8:55. Ja, das reicht, glaube ich. Pipi-Pause bis 8:55. Und dann geht's weiter. Halleluja.